Kapitel 8 Zahlwörter Übung 2 Ein normaler Tag. Sprechen oder schreiben Sie die Ordinalzahlen in der richtigen Form. Beispiel: Welches Datum ist heute? Der 12.7. Welches Datum ist heute? Der 12.7. Ja? Dann ist ja morgen Freitag der... Der 13. Na und? Da hat man auch nicht weniger Glück als an einem Montag, den... Den 21. Ja, ja, aber es ist dieses Jahr schon das... Das zweite Mal. Ich freue mich darauf, denn an diesem Tag fahren wir in den Urlaub. Bis zum 3.8. Das ist unser erster Urlaub seit 3 Jahren.